vielleicht Umschuss? Können doch Rosen kaufen? Hey, schicken Affen hier, ich brauche was zum Wegdrücken. Können doch Rosen drücken? Hey, sag, hast du so viel Ziegeneffekt oder was? Ich brauche was zum Spritzen. Kostet nichts extra. Hä? Nichts Rosen kaufen?